Gestern noch, da war ich 20 Jahre, umschmeichelte die Zeit, spielt mit dem Leben gar, wie mit der Liebe spielten wir und lebten in der Nacht. Ich rechnet nicht damit, wie meine Tage flohen mit der Zeit. Ich machte viele Pläne, die lösten sich in Luft. Ich hatte so viel Hoffnung, die konnte ich fliegen sehen, wie ich verloren war, nicht wusste, wohin ging. Mein Blick im Himmel sucht, das Herz am Boden bleiben muss. Gestern noch, da war ich 20 Jahre, verschwende die Zeit, glaub wohl, ich könnte sie arretieren, um aufzuhalten, sie zu überholen gar. Bin nur gerannt, bis dann kein Atem bleibt. Vergangenheit verbannt, fürs Zukunft konjugieren. Mit ich begann für mich jedes Gespräch, tat meine Ansicht kund, nur Gutes tun wollte ich, um ganz nebenbei die Welt zu kritisieren. Nur zu tun, nur übrig blieb sehr viel. Man kriegt es nicht davon, was ein Verfalten auf der Stirn, weil Angst vor Kummer bleibt. Und meine Lieben starben, bevor geliebt sie haben. Meine Freunde sind fort, kehren nicht zurück. Nur ich trag Schuld, das Leere in mir blieb. Und ich vergeudet mein Leben in jungen Jahren. Vom Besten und vom Schlimmsten, das Beste vorzutun. Mein Lächeln ist erstarrt. Und meine Tränen angefroren, was ist geblieben dann von meinen 20 Jahren?